ist nur halb zu sehen. Und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir groß belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Stolze Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht,